Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht gibt's knapp 2 Stunden lang Musiktitel von epischer Breite. Am Mikrofon ist Michael Frank. Letzte endliche Bechmer in den Koffer gepackt. Hab ein Ticket gelöst und bin weit gefahren. Ich habe aufgeschrieben, was ich lang vergessen hab. Auf der Suche nach ein paar verlorenen Jahren. Unterm Strich war ich nicht öfter oben als unten. Aber ja, ich war nie mittendrin. Ich bin ausgezogen in Sachen Liebe und Hass. Ich kann nicht sagen, dass ich wieder gut heimgekommen bin. And now there is nothing where I used to sit but the empty tulips. Was da jetzt kommt, wird mich nicht mehr verlassen. Das weiß ich und ich weiß noch viel mehr. Oh, ich hab verprasst, was es gab zu verprassen. Die Tage, die kommen, die werden lang sein und leer. Oh, ich werd erst mal meine Tür fest verriegeln und die Fenster am besten gleich auf. Und dann werde ich mich schrecklich lang niederlegen. Ich spür schon was Kaltes, einen eisigen Hauch. I'm afraid this is nothing but the old dirty trick. You know, the only tulip. Vielleicht schau ich mal rüber zur Grandin gegenüber. Vielleicht kommt manchmal Hanky vorbei. Ich werd sagen, Hanky, wie geht's der Welt da draußen? Und Hanky wird lügen, wird sagen, alles okay. Wenn's dunkel ist, werd ich dann meine Boots rausholen und selbst schauen, was da draußen so geht. Ich werd schnell merken, sie haben uns mehr als die Straße gestohlen. Und das sagt da jemand, der on the road klebt. This is no adventure, not even a trip. This is the only tulip. Ich bin dann also wirklich rausgegangen. Mir war mehr kalt als heiß, aber gut. Es hat sich gelohnt, nochmal anzufangen. Es ist doch nicht schöner, wenn man's teilt als die Wut. Und ich rauch mir eine an und ich schau mich mal um. Ja, es stimmt auch, Susis Party sind die schönsten Jungs am Tanzen und die coolsten sowieso. Und ich tanze, bis die Antwort auf die Frage nach dem Allerschönsten klar ist. You think all these nights have made you feel sick. Tage später bin ich aufgewacht, am anderen Ende im Osten der Stadt. Ich weiß nicht mehr, wer hat mich hierher gebracht. Und kann es sein, dass man mich heimlich ausgetauscht hat? Es ist wohl so, dass man abfärbt, solange man lebt. Und man nimmt von anderen Dingen an. Also nimmt man andere mit, wohin man geht. Und man muss schauen, wie man den Dreck wieder loswerden kann. There is no ich hab's dann erst einmal gut sein lassen. Wollte sehen, was passiert, wenn man weiter als weit weg fährt, doch wie schnell doch all die Bilder verblassen, wenn man Europe endlich den Rücken kehrt. Hab mir mit großen Augen die Welt angesehen, doch in Kairo hat's mich schon erwischt. In New York City war ich dann kurz vorm Durchdrehen. Erst in Rio kam ich runter, man gab mir Baldrian und Haschisch. Oh, nothing could change nothing, not a little bit. I'm lost in the undying Hewlett. Ich weiß nicht wann, doch ja, ich kam wieder in die Stadt, obwohl allzu viel war's nicht, was noch da war. Man fragt mich wer, man fragt mich was mich denn so zugerichtet hat. Und ich muss zugeben, so ganz ist es mir auch nicht klar. Ich hab versucht, es aufzuschreiben und versucht, es auszudrücken, aber es wollte sich nicht wirklich denken lassen. Falls ich denn leben muss, werde ich wohl damit leben müssen. Das ist mein Rahmen und mein Pass für du, nur da rein werde ich je passen. There is a fire that I have lit. Nein, die und ich, you lit. An einem Freitag treff ich sie dann wieder, bei Freunden von Freunden, wie man das ja so kennt. Ihr Blick ist dunkel und schwer, schwer hängen die Lieder. Ich zucke kurz zusammen, als sie mich beim Namen nennt. Ich sag, na schau her, ist das dein neuer Lover? Der Schatten da in deinem hübschen Gesicht. Ja, die Zeiten, die sind hart, modern und immer auch bitter. Und wie man sich's dachte, so passiert's dann meistens doch nicht. You look somehow in love, but you also look sick. I'm sure you sleep with the undeculate. DMD, wie bitte? Ich verstehe kein Wort. Sie sieht mich entgeistert an. Ja, es ist schwer nur zu erklären, man begreift's nicht sofort. Es ist so etwas wie ein verinnerlichter Zwang, an den man schon gar nicht mehr benennen kann. Manche sagen auch, es ist viel eher ein Opiat, ein Ablenkungsmanöver, das vielleicht davon gelesen, naja, ich kenn schon Theorien dieser Art. Aber dieses seltsame Wort, das ist nie dabei gewesen. So I grab my guitar just to sing how to smash it. You know, D&D, you lit. Oh, pretty personal, meint sie erstaunt. Nein, es ist nicht grad ein Pamphlet. Sie sieht mich an und sagt, du hast doch immer geglaubt, dass es um mehr als die eigenen paar Problems geht. Ja, aber exakt, genau, genau, das ist der Punkt, dass all unsere Problems wie unsere ganz eigenen Paar scheinen. Die ausstaffierten leeren Tage voller Inhalt, ohne Grund. Und die Stunden in den Zimmern, in denen wir einsam jemand nachmalen. Weißt du, ich bin mir langsam sicher, und das ist gar nicht personal. Die kommende Gemeinschaft liegt hinter unseren Depressionen. Denn was und wie man uns kaputt macht, ist auch etwas, das uns eint. Das sind die Ränder einer Zone, die wir im Stillen alle bewohnen. Aber Achtung, Achtung, Achtung vor der allzu schnellen Heilung. Denn das, was uns zerstört, wird uns gleich

und dann folgt auf der LP und CD noch minutenlange Stille. Der konzeptionelle Kunstgriff könnte von John Cages Schweigestück 433 aus dem Jahr 1952 inspiriert worden sein. Ein Musiker betritt bei Cage die Bühne, erzeugt aber selber keinen Klang. Stattdessen bleibt es dem Zuhörer überlassen, aus der vermeintlichen Stille, soll heißen aus den nun hörbar werdenden Umgebungsgeräuschen, sich selber seine Musik zusammenzusetzen. Im Falle von Ja, Panik könnte die Stille am Ende des Songs für Hörer und Hörerin also Anlass sein, sich selber vorzustellen, was in den wichtigsten Strophen gesagt wird. Ja, Panik erfinden bei dem Titelstück ihres neuen Albums das Rad der Akkordverbindung und Klänge nicht neu, aber die Inbrunst und die Wortwahl, mit der die Entfremdung dargestellt wird, erzeugen einen Sog, der neugierig auf die nächsten Strophen macht, zumindest mich. Die Band Ja, Panik gibt es seit 2005. Ursprünglich kommen die Musiker aus dem österreichischen Burgenland. Lange lebten sie dann zusammen in Wien. Seit 2009 hat die komplette Band ihren Wohnsitz in Berlin. Die Aktivitäten von Ja, Panik beschränken sich nicht nur auf die Musik. Vor Jahren erschien zum Beispiel eine Art künstlerisches Manifest, das sich aber gleichzeitig parodistisch von allzu verkopfter Produktion und Rezeption von Rockmusik distanzierte. DMD, K-I-U, L-I-D-T ist das vierte Album der Band. Es erschien am 15. April und erhält jetzt schon viel positive Aufmerksamkeit. Zwischen dem 20. Mai und dem 2. Juni sind Ja, Panik hierzulande auf Kurztournee. Unter anderem spielen sie in Berlin, München und Köln. Von Reflexion der Wirklichkeit heute zu einem Zukunftsentwurf aus dem Jahr 1973. Die musikalische Vorabschilderung einer damals nur noch 10 Jahre entfernten Zukunft war eindringlich und ganz und gar nicht rosig. George Orwells Anti-Utopie 1984 war offensichtlich eine wesentliche Inspirationsquelle. 1983 heißt die Nummer und auch dieses Stück braucht Zeit, um zu wirken. Thank you. Um Musikstücke von epischer Länge geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Vielleicht haben sich bei Ihnen während der vergangenen Minuten auch Assoziationen wie Monotonie, Düsternis und Ausweglosigkeit eingestellt. Und das dürfte dann durchaus im Sinne des Erfinders dieses Stückes gewesen sein. Zu den musikalischen Auslösern dieser Gefühle gehören die endlos wirkende Wiederholung einer verhalten, tiefen Melodie, ihre Pausen und Tonfolgen, die kaum vorhersehbar scheinen, und das Britzeln und die Warnsignale der Klangumgebung. 1983 heißt das Stück, mit anderen Worten, am Vorabend des zukünftigen Totalitarismus, wie er von George Orwell in seinem Roman 1984 geschrieben wurde. Die musikalische Dystopie 1983 ist eine Komposition des E-Bassisten Hugh Hopper. Umgesetzt hat er sie mit seinen damaligen Kollegen von Soft Machine. 1983 ist der Schlusspunkt von Soft Machines Album Six. Es erschien 1973 als Doppel-LP. Six war die letzte Soft Machine-Platte mit Hugh Hopper als Bassist. Im selben Jahr, 1973 also, erschien seine erste Solo-Platte. Die hatte er schon im Sommer 72 aufgenommen. Die außermusikalische Inspiration dieser Solo-Platte war dieselbe wie bei dem später aufgenommenen Track mit Soft Machine. Hugh Hoppers erstes Solo-Album heißt dann auch schlicht 1984. Auch da gab es unter anderem längere Tracks mit düsterer Atmosphäre. Minimal Music à la Terry Riley und Steve Reich braucht oft die Bereitschaft des Publikums, sich über einen längeren Zeitraum auf kleinzellige, langsame Veränderungen zu konzentrieren. Noch minimaler wirken die Drone-Stücke von Lamonte Young. Aber selbst für den Fall, dass sich der Klang vielleicht einmal überhaupt nicht ändert, es kann sich dabei aber etwas in der Wahrnehmung des oder der Zuhörenden ändern. Das war ein Ausschnitt aus dem etwa 17-minütigen Epos Teeth of Lions Rule the Divine. Urheber ist eine Band, die sich in Verbeugung vor Black Sabbath den ursprünglichen Namen der Band und Tony Iommi ausgeliehen hat, Earth. Teeth of Lions Rule the Divine ist der zweite Track von Earths zweitem Album, es heißt schlicht Earth 2 und wurde 1993 von dem Label Sub Pop aus Seattle veröffentlicht, das sonst eher als Grunge-Heimat bekannt ist. Meine erste Reaktion auf die beiden ersten langen Stücke des Albums war, naja, ein oder zwei verlangsamte und tiefer gelegte Black Sabbath Riffs auf der Suche nach einem Song. Irgendwann dämmerte mir aber, dass wohl Songs das Letzte war, das Earths Hauptmacher Dylan Carlson anstrebte. Wenn man bereit ist, den Mangel an Informationsdichte nicht als Einfallslosigkeit zu werten, entwickeln sich die tief und langsam daherkriechenden Tonfolgen zu einer Präsenz im Raum, die einfach da ist und vielleicht noch nicht einmal Aufmerksamkeit auf sich ziehen will. Kommt dann halt nur noch darauf an, was diese Präsenz im Raum mit einem oder einer macht. Vergleichbare Musikkonzepte finden sich mit anderen klanglichen Ergebnissen bei Erik Satie Anfang des 20. Jahrhunderts und bei der Ambient-Schule von Eno und Co. seit den 70er Jahren. Das Album Earth 2 von Gitarrist Dylan Carlson und Bassist Dave Harwell gilt als unbeabsichtigter Grundstein eines ganzen Genres, von Drone oder Doom Metal, mit Bands wie Sun-O und Boris. Die Besetzung von Earth wechselte über die Jahre, immer mit Dylan Carlson als Gravitationszentrum. Die schlagzeuglose Zeit ist lange vorbei, aber Dylan Carlson hat nach wie vor ein Faible für lange Stücke und Langsamkeit. Gerade ist ein neues Album von Earth erschienen, Angels of Darkness, Demons of Light, Volume 1. Die Klangfarben sind hier nicht mehr nur nach Metal gefrisiert und wer sich fragt, wie die Band live klingt, hat noch bei drei Earth-Konzerten Anfang Mai Gelegenheit, das herauszufinden, in München, Dresden und Köln. Die Europatournee von Earth begann schon Anfang April, im Juni spielen Earth dann in den USA. And I'd been so bad that why should I live? And he was so good, why should he die? Why should he die? Wilson told me so. When you go into the trail and you start dusting, dusting down the dusty trail, remember to get to the root and the foundation. Grenze zwischen DJ, Handwerk und Kunst ist dieses lange Musikstück angesiedelt. Es erschien dieses Jahr auf einem Vinyl-Doppelalbum, etwa 17 Minuten ist es lang, zu hören waren gerade die ersten 10-11 Minuten. The Perfect Mix heißt die Collage von DJ Marcel aus den Niederlanden. Anders als bei den ersten drei langen Nummern dieser Soundcheck-Folge spielte der Monotoniefaktor keine Rolle. In den ersten 10-11 Minuten von The Perfect Mix tauchen ca. 5 oder 6 verschiedene Grooves auf, die natürlich akribisch ausgesucht und meisterhaft miteinander verschränkt wurden. Zu den handwerklichen Fähigkeiten von Club-DJs gehört bekanntlich das meistens bruchlose Aneinanderketten von Tracks unterschiedlicher Interpreten, möglicherweise langsam im Tempo ansteigend bis zu einem Höhepunkt, nachdem dann ein neuer Bogen aufgebaut wird. Je mehr die Tracks ineinander verschränkt und überlagert werden, desto mehr werden die männlichen und weiblichen DJs zu Autoren einer eigenen Musik. Ob man sie Komponisten und Komponistinnen nennen will, beziehungsweise ob sie sich selber als solche sehen, dürfte von Fall zu Fall verschieden sein. Auf jeden Fall bedankt sich DJ Marcel auf der Hülle ihres neuen Albums ausdrücklich für die ohrenöffnende Inspiration, die sie durch den britischen Radio-DJ John Peel erfahren habe. Tatsächlich könnten die einzelnen Zutaten von The Perfect Mix direkt aus einer imaginären John Peel Show stammen. Für DJ Marcel ist es eine Frage der Ehre, als Klangquellen ihrer Mischkunst ausschließlich Vinylplatten zu verwenden und diese auf der LP-Hülle akribisch aufzulisten. 14 Schallplatten sind als Quelle für den ganzen Track angegeben, unter anderem eine Single von den Raincoats, Tracks von afrikanischen Musikern und obskure Funde wie Kindergeburtstag von dem Act Vorbehalt aus dem Jahr 1998. Marcel van Hoof ist laut Info ihrer Webseite Anfang 40 und begeisterte sich noch bevor sie zum Teenager wurde, 1977, für Underground-Musik seit der Punk-Explosion. Nachdem sie ihn als Fan einfach mal angerufen hatte, wurde sie von John Peel und seiner Ehefrau 2 Jahre später zu einem gemeinsamen Kurzurlaub in Deutschland eingeladen. Der Kontakt zu John Peel blieb bis zu seinem Tod 2004 erhalten. Marcel van Hoof arbeitet seit über 20 Jahren auch als Radio-DJ mit demselben Querbeet-Interesse wie John Peel. DJ Marcel hat gerade ihr 2. Album bei Hans-Joachim Irmlers Klangbad-Label veröffentlicht. Der Titel des Doppelalbums ist DJ Marcel Another Fine Mess Meets More Soulmates at Faust Studio DJ Laboratory. Zum Schluss der ersten Soundcheck-Stunde mit langen Stücken ein Track des Gitarristen Dennis Coffey. Der hatte sich als Studiomusiker seit Ende der 60er Jahre bei diversen Motown-Produktionen einen guten Ruf erspielt. Anfang der 70er Jahre erschienen 4 Soloplatten von ihm bei dem Label Sussex. Mit dem Instrumental Scorpio kam er sogar in die Charts. Hier ist eine Nummer, die nicht umsonst den Titel Outrageous trägt. In Klammern steht dann noch The Mind Excursion. Dennis Coffey und Kollegen 1974, Outrageous, im Original von der LP Instant Coffee, wieder veröffentlicht wurde das Stück auf einer Dennis Coffey Kompilation des Labels Vampy Soul. Thank you. Thank you.